Erster ein Psalm von Asaf. Gott ist wirklich gut zu Israel und zu Menschen mit gutem Herzen. Zweiter aber ich hatte fast meinen Halt verloren. Meine Füße rutschten fast aus. Dritter ich war neidisch auf die stolzen Menschen. Ich sah, dass es den bösen Menschen gut ging. Vierter sie haben keine Schmerzen. Ihr Körper ist stark und sie sind gut genährt. Fünfter sie haben keine Probleme wie andere Leute. Sie leiden nicht wie andere Menschen. Sechster deshalb zeigen sie ihren Stolz wie Schmuck. Sie benutzen Gewalt wie ein Kleid. Siebter sie sind fett und tun Unrecht. Ihre Herzen sind voll von bösen Gedanken. Achter sie lachen über andere und reden böse. Sie sprechen stolz über Unterdrückung. Neunter sie reden schlecht gegen den Himmel. Ihre Zunge redet überall auf der Erde Böses. Zehnter deshalb folgen viele Menschen ihnen. Sie trinken viel Wasser und haben genug. Elfter sie sagen, weiß Gott das überhaupt? Weiß der höchste Gott, was wir tun? Zwölfter so sind die bösen Menschen. Sie haben immer Ruhe und werden immer reicher. Dreizehnter war es umsonst, dass ich mein Herz rein hielt? War es umsonst, dass ich nichts Böses tat? Vierzehnter ich hatte den ganzen Tag Probleme. Jeden Morgen wurde ich bestraft. Fünfzehnter wenn ich so geredet hätte, wäre ich nicht treu gewesen. Ich hätte dein Volk verraten. Sechzehnter ich dachte viel darüber nach. Aber es war sehr schwer für mich zu verstehen. Siebzehnter dann ging ich in das Haus Gottes. Da verstand ich, wie ihr Leben endet. Achtzehnter du stellst sie auf einen rutschigen Boden. Du lässt sie tief fallen und zerstört werden. Neunzehnter plötzlich ist alles vorbei. Sie haben ein schnelles Ende durch großen Schrecken. Zwanzigster es ist wie ein Traum nach dem Aufwachen. Wenn du aufstehst, Herr, vergisst du sie. 21. Mein Herz war bitter. Ich fühlte einen tiefen Schmerz in mir. 22. Ich war dumm und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. 23. Aber ich bleibe immer bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. 24. Du leitest mich mit deinem Rat. Danach nimmst du mich mit Ehre auf. 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Auf der Erde wünsche ich mir nichts anderes. 26. Mein Körper und mein Herz können schwach werden. Aber Gott ist mein Fels für immer. 27. Menschen, die weit weg von dir sind, sterben. Du vernichtest alle, die dir nicht treu sind. 28. Aber ich bin gerne nah bei Gott. Ich finde Schutz beim Herrn. Ich erzähle von deinen Taten.